Modelltest 1. Hören, Teil 1. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Hallo, ich wollte mich nach den Deutschkursen im Herbst erkundigen. Ab wann kann man sich denn anmelden? Nach der Sommerpause, also ab dem 1. September. Da unsere Kurse sehr schnell ausgebucht sind, empfehle ich Ihnen, während der Ferien bereits zu unserem Teilnehmerservice zu gehen. Dort können wir feststellen, welcher Kurs für Sie der richtige ist, Sie richtig einstufen und für Sie einen Platz reservieren. Die Anmeldung über das Internet ist also nicht möglich? Für Sprachkurse leider nicht. Da müssen Sie sich, wie gesagt, beraten lassen. Kommen Sie doch einfach vorbei, immer montags und mittwochs zwischen 13 und 16 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Hallo Ilona, sag mal, wie war denn dein Vorstellungsgespräch? Mein Vorstellungsgespräch? Super. Ich habe die Stelle bekommen. Und wie wird deine Arbeit aussehen? Bau & Co. ist ein großes Architektenbüro mit Zweigstellen in vielen Städten. Ich denke, ich kann viele Projekte alleine übernehmen und sehr kreativ mit Kunden arbeiten. Das finde ich ganz toll. Und die Arbeitszeiten? Ja, darüber müssen wir noch sprechen. Ich soll auch oft auf Dienstreise. Dagegen habe ich nichts. Es ist nur noch nicht klar, wie dann mögliche Überstunden ausgeglichen werden. Durch einen Bonus oder durch Freizeitausgleich. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Was hältst du eigentlich von den sozialen Netzwerken? Ein Leben ohne kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich kann somit sehr vielen Leuten in Kontakt bleiben. Ich finde wirkliche Kommunikation besser. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn unsere Uni-Gruppe Termine macht, wäre das total umständlich, jeden Einzelnen anrufen zu müssen. Aber das ginge ja auch über E-Mails. Weißt du, ich sehe das große Problem überall im Netz, dass man viel zu leichtsinnig Informationen über sich preisgibt, ohne nachzudenken. Das stimmt. Man muss lernen, wie man mit diesen Angaben umgeht. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Was bestellen wir? Ich hoffe, ich finde etwas. Ich ernähre mich nämlich seit letztem Monat vegan. Und viele Leute, die ich kenne, machen das inzwischen auch. Ich kann nicht mehr ansehen, wie Tiere misshandelt werden. Und ich finde es nur konsequent, wenn man vollkommen auf tierische Produkte verzichtet. Es ist natürlich nicht einfach, seine Ernährung umzustellen, aber ich will es unbedingt versuchen. Bestimmt ist das auch gut für meine Gesundheit. Wenig Fleisch finde ich auch wichtig, aber ganz darauf zu verzichten, ich weiß nicht. Aber schauen wir uns mal die Speisekarte an. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie in unserem Kulturreport gleich einen Bericht zum European Song Contest, dem europäischen Liederwettbewerb, der wieder nächsten Samstagabend stattfindet. Ob es allerdings gelingen wird, an den Erfolg von 2010 anzuknüpfen, als Deutschland mit dem Song Satellite, gesungen von Lena Meyer-Landrut, den Wettbewerb gewann, steht in den Sternen. Erneut werden mehr als 150 Millionen Zuschauer weltweit die Show an ihren Bildschirmen verfolgen. Auch in Deutschland wird es wieder bundesweit ESC-Partys geben. Die größte Party in Hamburg wird auf der Reeperbahn stattfinden, auch dieses Jahr bei kostenlosem Eintritt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Unser nächstes Thema in der Wirtschaftswoche: Die Deutsche Bahn will etwas gegen Verspätungen unternehmen. So soll an den zahlreichen Baustellen jetzt hauptsächlich nachts gearbeitet werden. Außerdem sollen spezielle Mitarbeiter eingestellt werden, um die Ursachen für die Verspätungen genau zu erforschen, aufzulisten und zu systematisieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können dazu führen, dass Fahrplankorrekturen vorgenommen werden, die zur Lösung des Problems beitragen. Ende Teil 1.